Wenn die kargen Böden fruchten und das Wasser wieder schmilzt, wenn die weiße Pracht sich lichtet und der Blick auf die schlafende Schönheit trifft, dann möchte ich tanzen, ich möchte tanzen mit dir, mit dir, mit dir. Wenn das frische Grün sprießt und die Erde neu erblüht, wenn der Rosengarten zu alter Pracht hin findet, wenn ich nicht allein bin in dieser weiten Welt, wenn die Liebe sich versprüht und ich dich an die Hand nehm, dann möchte ich tanzen, ich möchte tanzen mit dir, mit dir, mit dir allein. Wenn ich die Bücher wieder in die Versenkung sende, wenn ich wieder draußen in der Freiheit Erfüllung finde, wenn ich die Schmetterlinge, Käfer, die Mäuse und die Hasen und alle anderen Tiere dort herumtollen sehe, dann möchte ich tanzen, ich möchte tanzen mit dir und nur mit dir. Ich möchte tanzen mit dir hier, tanzen möchte dich nie mehr loslassen und immer weiter tanzen. Hör die Worte der Nacht, der Frühling ist erwacht. Hör die Worte von mir, sie gehören. Denn wenn die Tage wieder länger werden und die Zeit sich wieder regt, wenn der Frost auch aus der letzten Ecke dieser Erde davon schwebt, dann möchte ich tanzen, ich möchte tanzen mit dir und nur mit dir, allein mit dir. Mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir allein und nur mit dir allein, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir, mit dir allein.